1. Wie her, Ariel, Ariel, du stand, wo David einst legert. Last die ja Virgen und die Jarlichen feste ren Kreisler vollenden. 2. Dan word ich Ariel belagen, so des klagen und trauerinstehen und sie word mir zu einem Ort der Klage und des Opfers werden. 3. ICH word mein Lager rings em dich hier am aufschlagen, dich mit beladgerungswallen umgeben und schanzen gegen dich errichten. 4. Dan wirst du tief aus der oder sprechen und gedemütigt aus dem Storbreden, dein stim word y die eins geists aus der oder klingen und dein read word aus dem Storb flustern. 5. Doch die Mensch deine Feinde word y feiner Storbs erstorben und die Skar der Gewalttätigen word y wegewaits brew sein. Dies word plötzlich und unerwartet geschehen. 6. Der Herr der Hirscheren word sie heinsuchen mit Donner, Erdbeben und grossem Lahm, mit Stem, Unwetter und den Wertserenden Flammen des Feuers. 7. Und der Mensch all der Volker, die gegen Ariel kämpfen, so I all jenen, die gegen sie und ihr Festung kämpfen und sie belagen, word es y in einem Traum, einem nachtlichen Gesicht gehen. 8. So y ein hungriger Traumt, os, aber mit unerfulltem Verlingen aufwacht, und y ein dursteiger Traumt, trink, aber erschöpft und mit brennendem Durst erwacht, so word es der Mensch all der Volker gehen, die gegen den Berg seien kämpfen. 9. Seid fassungslos und staunt. Macht you blind and blates. Sie sind betrunken, doch nicht von Wein, sie turmeln, aber nicht von starkem Getränk. 10. Denn der Herr hat einen Geist des tiefen Schlafs über euch ausgegossen, your organ, die Propheten, Jesklissen und your Haupter, die Seher, bedeckt. 11. Daher ist euch die Prophesying all dieser Dinge y die Wert eins versi gelten Butchs. Das man jemandem gibt, der lesen kann, mit der Bitte, lies dies. Woraufhin antwortet, ich kann nicht, denn es ist versiegelt. 12. Übergibt man das Buch aber jemandem, der nicht lesen kann, mit der Bitte, lies dies, so antwortet ich kann nicht lesen. 13. Und der Herr sprach, weil sich Diocese Vok mir mit seinem Mund nahet und ming mit seinen Lippen et, sein Haus aber fern von mir ist und ihr Gottsfurcht lediglich ein auswendig gelerntes menschliches Gebot ist. 14. Darum word ich mit diesem Vok ernut auf Wunderbar und erstaunlich weise handeln, so dass die Weisheit seiner Weis en zunigte gemacht word und die Klugheit seiner Klugen verschwindet. 15. We herdenen, die ihr plain vor dem Herrn tief verbergen, so dass er handeln im verborgenen geschieht, und debi denken, wer sieht uns und wer kennt uns. 16. Why verkert seid Solti der Topfer dem Tun gleichgestellt werden, so dass das Geschop von seinem Skopfer sagen konnte, hat mich nicht geschaffen, und der Topf von dem Topfer sagen konnte, verstet nichts. 17. Ist es nicht nur noch ein Kurs sieht, bis sich der Libanon in einen Fruchtbärengarten verwandelt und der Fruchtbärgarten als Wald angesehen wird. 18. An jenem Tage werden die Torben die Wert eins Butch horen und die Augen der Blinden werden aus Dunkelheit und Finsternis sehen können. 19. Die Demütigen werden sich ernut am Herrn erfreuen und die Armsten unter den Menschen werden über den Heiligen Israels jubeln. 20. Den die Gewalttätigen werden verschwunden sein. Die Spotter werden ein End haben, und all, die auf Böses Sinnen, werden ausgerottet sein. 21. Die Menschen in Recht Streitigkeiten zur Sunde verführen, dem Richter im Tor fallen stellen und das Rechter unschuldigen durch Leerwert Bugen. 22. Darum hat der Herr, der Abraham erlost, Folgens über das Haus Jacobs gesprochen, Jacob wird dann nicht mehr in Torsch sein, und sein Angesicht wird dann nicht mehr erblassen. 23. Son Dernwen und sein kinder das Werk meiner Handen im Sehen, werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jacobs heiligen und erfurcht vor dem Gott Israels im Feinden, 24. Die im Geistitten, werden einzig gewinnen und die gemert haben, werden Belehrungen nehmen.